se eu faço tu la tine avec mes lines. Trinkenem o sky, vai tu kill anish back night. Diz a shine, canto lila na nix signs. E as ishva lip, tu shvais ishva busy eyes. Ebi se eu faço tu la tine avec mes lines. Trinkenem o sky, vai tu kill anish back night. Dieser Schrank, der dir dann an dich sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das Flex nicht geschreckt, das können Rainer nicht mehr sein. Wir achten auf Details, aber nicht auf den Preis. Vergiss die alte Zeit, das wird nie wieder so sein. Langsam wird es Zeit für meine allererste Eins. Ja, Bro, dann kein Problem, 29 Dinger gehen. So oft auf der Eins, ich hab aufgehört zu zehn. Rosa Bruder, eine Sache solltest du verstehen. Ein Haufen voller Geld bringt ein Haufen von Problem. Und wenn ich nichts zu natzen hab, therapier ich meinen Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Wir tragen Gucci und nicht Fila. Ich leg die Benzer tiefer. Verrückter Ukrainer, aber die singen meine Lieder. Er ist hier auf euch, die Lieder liegt mir leid. Denke nur aufs Kai, weil die Kieler nicht wegneigt. Dieser Schrein könnte die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Er ist hier auf euch, die Lieder liegt mir leid. Denke nur aufs Kai, weil die Kieler nicht wegneigt. Dieser Schrein kann die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Ah, ich frag nicht mal nach dem Preis. Die Cops halten mich an, aber es wird nie wie früher sein. Denn sie fragen mich nach Selfie, nicht nach Führerschein. Und der Gucci-Store denkt, das wäre ein Überfall. Denn alles, was ich kaufe, passt in keine Tüten rein. Und ich wusste, jeder Anfang ist schwer. Heute krieg ich keine Absagen mehr. Vorschuss kommt, macht die Bankkarte leer. Meine Alte steht für mich, du noch nackt hinterm Meer. Wir tragen Gucci und nicht Fila. Ich leg die Benzer tiefer. Verrückter Ukrainer, aber die singen meine Lieder. Und wenn ich nichts zu natzen hab, therapier ich meinen Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Er ist hier auf euch, der hat wieder liegt mir leid. Denke nur aufs Kai, weil die Kieler nicht wegknallt. Dieser Schrein könnte die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Er ist hier auf euch, der hat wieder liegt mir leid. Denke nur aufs Kai, weil die Kieler nicht wegknallt. Dieser Schrein könnte die Lieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Ah, ich frag nicht mal nach dem Preis. Ah, was geht ab, bra? Dali leb, jebat. Du weißt Bescheid. GTS Benz. Mein GTS Benz. Kapital ist weg. Das ist Makarov-Komplex.